Du bist mein Lebenselixier. Ersten Mal gesehen, dann war's soweit. Es war um mich geschehen, nie mehr Einsamkeit. Mein Herz geht auf, wenn ich dich seh. Du bist mein Hauptgewinn. Du gibst meinem Leben einen Sinn. Du bist mein Lebenselixier, mein Hosenkavalier. Dreilagiges Klopapier, einmal probiert und schon ist es passiert. Dreilagiges Klopapier, meine Backen schmiegen sich an dich. Du bist mir so nah, es geht nicht mehr ohne dich. Du bist wunderbar. Ich im Wald, ich denk heut noch dran. Es war so bitter kalt, hat keine Hose an. Du wärmtest mich die ganze Nacht bis zum Morgengrauen. Ohne dich wären meine Finger braun. Du bist mein Lebenselixier, mein Hosenkavalier. Dreilagiges Klopapier, einmal probiert und schon ist es passiert. Dreilagiges Klopapier, meine Backen schmiegen sich an dich. Du bist mir so nah, es geht nicht mehr ohne dich. Du bist wunderbar. Und wenn du wieder ausgehst, sehn ich mich so sehr nach wunderbarer Zweisamkeit. Ohne dich geht gar nichts mehr. Du bist mein Lebenselixier, mein Hosenkavalier. Dreilagiges Klopapier, einmal probiert und schon ist es passiert. Dreilagiges Klopapier, meine Backen schmiegen sich an dich. Du bist mir so nah, es geht nicht mehr ohne dich. Du bist wunderbar. Es geht nicht mehr ohne dich. Du bist wunderbar.